Each day we are reminded, and each day we say. Ich werde bei Allah Ta'ala die Sura nehmen, eine Sura nehmen aus dem Koran, die von großer Wichtigkeit ist in unserem Leben und vor allem im Leben der Muslime. Weil wie der Bruder Ibrahim, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen, schon erklärt hat, haben wir Muslime einen Buch, der uns unser Leben zeigt. Wir haben einen Buch, der uns in allen Sachen, ob klein oder groß, den Weg zeigt. Wie wir zu leben haben, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir uns zu präsentieren haben. Jede kleine Sache. Und diese Sura, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dieser Sura vor allem über die Verhaltensweise eines Muslims und vor allem über das Benehmen eines Muslims. Und der Bruder Ibrahim hat nur aus einem Teil oder nur zu einer Sicht von Akhlaq gesprochen. Aber es gibt so viele Teile von Akhlaq. Akhlaq zu deiner Frau, Akhlaq von Frau zu Mann, Akhlaq zu deinen Kindern, Akhlaq zu deinen Eltern, Akhlaq zu deinen Nachbarn, Akhlaq zu Kafir, Akhlaq zu Muslim, Akhlaq zu Tieren, Akhlaq zu materiellen Dingen. Zum Beispiel, und das ist nur in unserer Religion. Das ist nur in unserer Religion. Deswegen damals sogar ein Jude, Wallahu A'lam, sagte zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, komisch diese Religion. Ihr kriegt sogar beigebracht, wie ihr auf Toilette geht. Ein Muslim, wenn er auf Toilette geht, kriegt er beigebracht. Hat Dua zu machen, hat einen Dua zu machen, hat mit der linken Hand rein, mit dem linken Fuß reinzugehen und so weiter und so fort. Beim Wudu darfst du nicht viel Wasser nehmen und verschwenden. Subhanallah, selbst mit materiellen Dingen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selbst mit den Tieren. Wenn du schlachtest, darfst du das Tier nicht quälen und ein Messer nehmen, das nicht scharf gemacht wurde. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith Sahih, إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ فَأَحْسِنُوا. Selbst wenn ihr schlachten geht, dann schlachtet gut. Subhanallah. Diese Frau, in einem Hadith Sahih auch, eine Frau, die ist in Jannah reingekommen, ins Paradies gekommen, mit einer Tat, die an jedem von uns gar nicht so bedenkt und gar nicht einschätzt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Mar'atun min Bani Israel dakhalat al-Jannah in was? Fi Hirra. Fi Hirra. Sah wie eine Katze durstig war und hat ihr zu trinken gegeben. Und das war eine Bariyya, eine Prostituierte. Subhanallah. Guckt euch die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala an. Das heißt aber jetzt nicht, weil viele Leute hören diese Hadith und der Miskin hat nur diesen Hadith gehört und denkt, die Tore der Rahma sind auf. Das hat man nicht so zu nehmen. Und genau eine andere hat das Tier verdursten lassen, hat es nicht trinken lassen, hat es nicht zu trinken gegeben und ist in die Hölle gekommen wegen diesem Tier. Selbst mit Tieren. Das ist unsere Religion. Ich werde bei Allah Ta'ala über die Verhaltensregeln oder einige Verhaltensregeln der Muslime untereinander sprechen. Weil das ist ein großes Problem, was Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat. Und die Lösung dieser Probleme ist, wenn Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder hier zurückkommen würde. Hierher. Das ist die Gebrauchsanweisung für dein Leben. Das ist deine Rettung. Das hier drin befindet sich dein Glück. Wallahi, nur hier drin. Nirgendwo anders. Egal wo du suchst, Wenn du Glück findest und Zufriedenheit, dann Zeit begrenzt oder Ort begrenzt. Einmal für immer und ewig hier drin. Hier drin. Nur hier alleine. Und deswegen Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sie hierher wieder zurückkehren würde, dann würde es sehr viel anders sein. Wir sehen dieser Hass, der unter den Muslimen ist. Der Neid, der unter den Muslimen ist. Woher kommt das? Weil die Muslime nicht hier keine Ahnung von dem hier haben. Weil die Muslime den hier nicht praktizieren. Weil die Muslime Al-Quran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht in ihren Leben einführen. Das ist das Problem. Und der Islam, die Religion Gottes subhanahu, Al-Quran ist dazu gekommen, um uns von den Finsternissen, der Dunkelheit rauszuholen in den Lichtern, in Nur, von Trauer ins Glück. Diese Sura ist Surat al-Hujurat. Surat al-Hujurat. Und diese Sura ist eine sehr schöne Sura. Sura 49, die Gemächter. Und hier sind auch einige Verhaltensregeln, werden die aufgezählt in dieser Sura. Allah subhanahu wa ta'ala fängt an, in erster Linie in dieser Sura fängt Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Sache an, die festgemacht wird. Die sozusagen das Fundament ist. Die festgenagelt wird. Die fest in unseren Köpfen auch gemacht werden muss. Indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا. Oh, die ihr glaubt. يا أيها الذين آمنوا. Augen auf. Weil jetzt kommt, wie die Gelehrten sagen, entweder dir wird eine gute Sache befohlen, die du zu machen hast, oder eine schlechte Sache, von der du dich fernhalten musst. يا أيها الذين آمنوا. Wer ruft dich? Ich? Dein Freund? Dein Vater? Der König? Der Präsident? Nein, der Herr von allen, von den ganzen, die ich erwähnt habe. Der Herr der Welten, subhanahu wa ta'ala. Dein Schöpfer, der dich erschaffen hat. Dem du alles zu verdanken hast, subhanahu. Ruf dich. Ja, ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih, wattaqullah. إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Ihr dürft nichts vor dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet sallallahu alaihi wasallam nehmen. Nichts vorangeben. Nichts, aber auch gar nichts hat Vorrang vor dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam. واتقوا الله und fürchtet Allah. إن الله سميع عليم. Allwissend, allhörend, subhanahu. Denkt dran, diese Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die sind nicht zum Spaß da, um einfach eine Seite zu füllen im Buch. Sondern das ist auch yani, so gewollt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie so kommen. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Und fürchtet Allah. Warum sollen wir Allah fürchten? Weil Allah subhanahu wa ta'ala allhörend ist, allwissend ist. Yani, der hört alles, was du sagst, selbst wenn du das nur flüsterst. Und er sieht alles, selbst wenn du unter sieben Erden wärst. Subhanahu. Und wenn jemand, der mit solchen Eigenschaften beschmückt ist, so ist, muss man den nicht fürchten? Muss man nicht immer an den denken, subhanahu, wenn man eine Tat machen möchte oder etwas sagen möchte? Normalerweise müsste das so sein. Deswegen müssen diese Namen von Allah subhanahu wa ta'ala und diese Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Wirkung auf uns haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bring uns bei, wie wir uns gegenüber seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam verhalten müssen. Ya ayyuhalladhina amanu. Nochmal. O die ihr glaubt. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Erhebt eure Stimmen nicht vor der Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie gilt das jetzt für uns? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lebt nicht mehr, ist nicht mehr unter uns. Wie haben wir diesen Vers zu praktizieren? Wenn Hadith von Rasul sallallahu alaihi wasallam gesprochen wird, haben wir ruhig zu sein. Haben wir uns zu benehmen. L'Imam Malik radiallahu anhu wa ardah hat yani, so großen Respekt vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, so dass überliefert wird, dass er in Medina nie Schuhe angezogen hatte. Radiallahu anhu wa ardah. Warum? Er hat gesagt, wie kann ich Schuhe anziehen auf dem Boden, den Rasul sallallahu alaihi wasallam betreten hat? Radiallahu anhu wa ardah. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Leute hochgebracht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in ihren Herzen groß war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam genauso. L'Imam al-Bukhari radiyallahu anhu wa ardah, jeden Hadith, der in seinem Buch ist, Sahih al-Bukhari, bevor er den geschrieben hat, hat er Ghusl gemacht und Salat al-Istikhara gebeten. Für jeden Hadith. Wie viele Hadith sind in Bukhari? Über 5000. Allahu Akbar. Das sind Leute, die das verstanden haben, die den Koran verstanden haben, die das wirklich ernst genommen haben. Und deswegen, wie ich schon sagte, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die auch zu sich nahe genommen und zu sich nahe gebracht und ihnen einen hohen Stellenwert verpasst in diesem Leben. Guckt mal, vor wie vielen tausend Jahren war Imam al-Bukhari und der wird immer noch heute erwähnt. Das ist ein Prominenter. Aber hier diese Sänger, wenn der stirbt, war er weg. Wie viele werden noch erwähnt? Wie viele werden noch erwähnt? Ein paar. Die müssen dann aber wirklich richtig gut gewesen sein. In ihrem Müll. Das waren richtige yani, Vertreter von Shaitan, aber von hoher Qualität, von guter Qualität. Aber diese Leute, subhanallah, guck mal. L'Imam al-Bukhari. Und subhanallah, wer denkt, guck mal, subhanallah, das war kein Araber. Kein Araber. Und guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm. Deswegen sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam in Hadith Sahih: Inna Allah la yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala erhebt mit diesem Buch, mit dem Koran, manche Menschen und erniedrigt andere. Mit dem Buch. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir uns das vornehmen. Das müssen unsere Vorbilder sein. L'Imam al-Bukhari, l'Imam Muslim, l'Imam al-Tirmidhi, l'Imam al-Nasai, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, l'Imam ibn al-Qayyim. Das müssen unsere Vorbilder sein. Warum sagt nicht einer heute, ich will so werden wie Imam ibn al-Qayyim? Oder wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, anstatt zu sagen, ich will werden wie Ronaldinho. Viele nehmen sich das als Vorbild, subhanallah. Und schaffen das auch. Wie viele Menschen? Spielt Fußball und sagt sich, wie letztens hat mir einer meiner Brüder im Internet gezeigt, einer, haben schon Millionen von Menschen im Internet gesehen auf YouTube, ein 6-jähriger Algerier in Frankreich. Trickst rum mit dem Ball. Hä? Was schreiben die? The next sind den sie dann. Subhanallah. Aber das sind die Ziele, die man hat. Willst du deinen Sohn, dass er Zinedine Zidane wird, dann wird er Zinedine Zidane. Dann muss er gucken, wie er später zurechtkommt, ob Zinedine Zidane Fürsprache bei ihm halten kann, bei Allah subhanahu wa ta'ala, ob er den mit im Paradies reinbringt. Amma, bring deinen Sohn Geschichten bei von Usama ibn Zaid, Khalid ibn Walid, Qaqa ibn Amr und so weiter, und dann wirst du sehen, ob dein Sohn später in der Ta'ala auch so einer wird. Das sind, weil, ich sage das immer wieder, das sind verschiedene Verstände und Verstehensarten vom Leben. Einer will nur einen Hammer fahren, das ist sein Ziel, und der eine will Paradies. Hä? Und will Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sein Ziel. Und den wird er bi'idhnillah ta'ala, wenn er ehrlich und aufrichtig ist, auch bi'idhnillah ta'ala erreichen. Kehren wir zurück. erhebt nicht die Stimme vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, bei uns heute, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, benehmen, khushu', sag sallallahu alaihi wasallam und benimm dich. Wenn du Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hörst, musst du auch dementsprechend vorbereitet sein. Und so weiter und so fort. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Das war jetzt der Anfang dieser Sura. Da werden, wie ich schon sagte, die Verhaltensart und Weise zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt. Und dann, inmitten der Sura, wird dann noch eine Basis gefestigt. Eine Grundregel klar gemacht. Wie eine Regel. Hä? Wie eine Regel für eine mathematische Formel. Oder so. Eine Regel, das ist eine Religionsregel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann in diesem Vers, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Das heißt, die Gläubigen, Anta, wenn du an Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubst, du bist ein Gläubiger und ich bin ein Gläubiger, wir sind Brüder. Weil diese Brüderlichkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala aufgebaut. Hat Allah diese Bindung, ist keine Blutsbindung von Vater, Mutter. Die nutzt nicht viel. Die nützt nicht viel. Wenn mein Bruder Käfer ist, was nutzt er mir? Was habe ich von dem? Der hat Pech später, wenn er nicht Muslim wird. Deswegen, guckt mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sein Onkel, Abdul Muttalib, konnte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihn nutzen? Rasulullah, sein Onkel. Heutzutage jeder würde denken, ach, mein Onkel, ich kann, guck mal, dass ich mit dem rede, ist mein Onkel. Aber gibt's nichts. Und deswegen die Brüderlichkeit, die einen Türken mit einem Marokkaner zu Brüder macht, oder einen Afghaner mit einem aus Saudi-Arabien zu Brüder macht, und einen Schwarzen mit einem Weißen, einen Deutschen mit einem Bosnier, das ist La ilaha illallah. La ilaha illallah. Die hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Und die ist stärker als alles andere. Diese Bindung ist stärker als alles andere. Und das muss hier rein bei uns. Weil wenn wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innamal mu'minuna ikhwah, dann wird es auch nicht mehr so viel Leid geben heute. Wo wir alle zugucken. In Palästin und etc. Ich brauche nicht all die Länder zu erwähnen, weil jeder weiß das. Überall, wo du hinschaust, überall, wenn irgendeine Nachricht kommt, da sind 100 Menschen getötet worden, wenn du hinguckst, sind Muslime. Überall. Oder Menschen am Verhungern sind Muslime. Und wenn wir verstehen, innamal mu'minuna ikhwah, dann wird es nicht mehr diese Leid geben, bi'idhnillah ta'ala. Weil dann würde keiner Ruhe geben. Und deine Nefs und dein Kopf wird dir keine Ruhe lassen, erst wenn du Hilfe geleistet hast. Weil du denkst, innamal mu'minuna ikhwah. Stell dir mal vor, dein Bruder wird geschlagen. Dein Bruder. Vom Vater und Mutter. Hilfst du denen oder sagst du, guck, sieh zu, wie du deinen Salat da wieder gerade bekommst. Du fragst nicht, vor allem wir. Hä? Du fragst nicht, du fragst gar nicht, ob der Recht hat oder Unrecht. Fragen kann man immer nachher. Das ist so. Und heutzutage, wenn es um Muslime geht, wenn es um Islam und Muslime geht, dann tausend Gründe. Und Al-Muhim. Innamal mu'minuna ikhwah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das sind die Versen, die wir bi'idhnillah ta'ala, inshallah ta'ala, bearbeiten werden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا nochmal füßerisch angesprochen, du glaubst doch an Allah subhanahu wa ta'ala, oder nicht? Ja. يا أيها الذين آمنوا, wieder kommt ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. لا يسخر قوم من قوم. Was heißt la yaskhar? Was ist sukhriya? Das heißt, jemanden klein zu machen oder sich über jemanden lustig zu machen. Jemanden zu sich jemanden lächerlich zu machen. La yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaum. Das gilt für persönlich, wenn ich es gibt ja vor allem Shabab und auch Schieb. In einer Sitzung 4, 5 Mann und dann kommt einer, der immer der Coole der Truppe und macht sich dann lustig über jemanden. Die ganze Zeit. Oh, guck mal, du hast ein komisches Ohr. Oh, guck mal, du hast dies, deine Kleidung, du hast keine Markenklamotten und. La yaskhar qaumun min qaum. Das sind die Krankheiten, die jetzt erwähnt werden. Diese Krankheiten führen dazu, oder sind der Grund, warum die Lage der Umma so ist. Der Türke sagt, ah, wir sind stärker als euch Marokkaner. Und der Albaner sagt, oh, wir haben was drauf. La yaskhar qaumun min qaum. Ihr habt gar nichts drauf. Und das sind die Gründe, die dann die Herzen krank machen. Wo dann Hass entsteht, anstatt Liebe. Hä? Und dann passieren diese Streitigkeiten. Dann hörst du, der eine hat den abgestochen. Oder der eine hat den eine gegeben. Und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala, damit all das gar nicht zustande kommt, und damit all das gar nicht passiert, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm. La yaskhar qawmun min qawm. Warum, ya Allah? Warum? Asa an yakunu khayran minhum. Vielleicht ist derjenige, über den du dich lustig machst, besser als du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, Sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ardah, die Sahaba sahen ihn einmal, als er auf einem Baum hochgeklettert ist. Und dann haben sie gelacht, weil er so dünne, wie nennt man das hier, diese Knöchel, weil er dünne Knöchel hatte, lachten sie über ihn. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diese dünnen Knöchel sind bei Allah subhanahu wa ta'ala und wiegen bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr als Jabal Uhud. Und das ist das, was gilt. Und das ist das, was zählt. Lach mich aus. Gibt es viele Leute heutzutage, a'udhu billah, die lachen sogar über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hä? Die machen sich lustig über die Muslimin. Und das ist das Schlimmere. Das ist am schlimmsten. Das kann dich, wal'iyadu billah, bis zu Kufr führen, wal'iyadu billah. Der sieht einen mit Bart, sagt, aha, guck mal, dieser Ziegenbart. Diese Aussage bringt dich aus dem Glauben raus, wal'iyadu billah. Sieht dich mit kurzer Kleidung, was ist los, hat der Hochwasser? Das ist alles kein Problem. Lach jetzt. Lach dich kaputt. Aber Yawm al-Qiyamah ist das, was zählt. Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, wenn du die Hölle siehst, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dann wünschst du dir, du hättest nicht gelacht. Weil dann weinst du Blut, wallahi. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلاش أنت besser, فلاش السيئة besser als du. ولا نساء من نساء. Das, weil das sehr, sehr wichtig ist, macht Allah subhanahu wa ta'ala nochmal klar. Vor allem bei den Frauen. ولا نساء من نساء. Ah, نساء. Bei den Frauen. Noch schlimmer. Sitzen zwei, ha, guck mal, die hat kurze Haare. Oder die hat lange Haare. Oder die hat komische Fingernägel. Die hat komische Zehen. Und so weiter und so fort. Oder die hat nicht so viel wie ich. Oder guck mal, was die sagt. Guck mal, wie die redet. Hä? Und ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Vielleicht ist sie besser als du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenige, über die du dich lustig machst, vielleicht ist sie besser bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, da fällt mir eine Geschichte ein. Bei uns in Bonn ist ein Bruder, vom Äußerlichen her ist das so eine Person, wie man heutzutage so sagt, ein Opfer. Sagt man bei euch, ne? Ein Opfer. Und subhanallah, diese Person, ich bezeuge bei Allah, ich habe den über Jahre, sehe ich den an jedem Unterricht von meinem Vater, subhanallah. Freitags und sonntags. Aqida und Tafsir. Jedes, immer dabei. Und subhanallah, ich habe gesehen, wie einmal so Leute so über den gelacht haben. Und subhanallah, dann habe ich direkt an diesen Hadith von Abdullah ibn Mas'ud gedacht, subhanallah. Ich habe gedacht, die lachen subhanallah über den. Aber ich bin mir sicher, ahsabu wallahu hasibu, der ist bei Allah subhanahu wa ta'ala besser als wir. Und subhanallah, deswegen bei Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa ardah, einmal kam einer und sagte, kennst du ihn nicht, Umar? Die haben über eine Person geredet. Und sagten, kennst du ihn nicht? Der sagte, Umar radiallahu anhu, Umar, sagte, was nützt denn das, wenn ich ihn kenne? Es reicht ihm, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn kennt. Das ist das, worum es geht. Wenn Allah dich kennt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala nahe bist und Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit dir ist, wallahi, dann ist die ganze Welt, kann dir egal sein. Kann dir egal sein. Ich kann mich erinnern, subhanallah, als ich noch in die Grundschule gegangen bin, hatte ich ungefähr so einen Weg von 1,5 Kilometern bis 2 Kilometern zur Schule. Und ich bin da immer hingelaufen. In dem Alter so, Allah, mit 10, 11, 12. Und mein Vater, subhanallah, der ist immer von zu Hause bis in die Moschee gelaufen, zu jedem Gebetszeiten. Und das war sehr weit. Und mein Vater, subhanallah, der hat eine Gewohnheit, dass er, wenn er unterwegs ist, der liest immer Koran. Immer. Und das laut. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Du kannst doch Koran lesen, aber warum laut? Warum? Die Leute gucken alle so, allein wie du aussiehst, die Leute gucken dich an. Deine Kleidung, die Leute gucken dich an. Und dann noch, du liest Koran und dann auch noch laut. Und die Jungs immer in meiner Klasse, die haben immer gesagt, hier, der ist immer am Singen. Und subhanallah, ich habe mich geschämt auch. Habe gedacht, warum? Und subhanallah, jetzt im Nachhinein, wo man dann älter geworden ist, man ist stolz drauf. Und subhanallah, du denkst, ja, der, weil, und das ist wirklich so. Dem ist das egal, was die Leute da sagen. Wie die Leute ihn angucken. Der lebt in seiner eigenen Welt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala in unseren Herzen haben müssen. Unser Herz muss voll mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und zu der Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, wenn dein Herz damit voll ist, wallahi, dann ist dir alles egal. Dann kann der mächtigste Mensch vor dir stehen und der sieht dann so aus vor dir. So. Weil du bist stark mit der Religion. Du bist stark mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ihr الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا. Was ist Lems? Lems ist auch eine Art, sich lustig zu machen über die Leute. Entweder mit Handzeichen, mit einem Handzeichen oder mit einem Wort, mit einem Wort oder mit Augenzwinkern oder mit der Hand sich lustig über jemanden zu machen. Du sitzt mit jemandem, der redet und dann sagst du, der erzählt irgendwas und du machst. Eine Art und Weise, eine Art und Weise, egal wie, sich über jemanden lustig zu machen. Und guckt mal den Koran. Deswegen sage ich euch, Al-Quran, diese arabische Sprache, ist allein für sich schon was sehr, sehr Großes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Warum habe ich am Anfang gesagt, diese Al-Asl, diese Al-Qaida, wo Allah subhanahu wa ta'ala angefangen hat? Al-Qaida heißt Regel, nicht jetzt jemand denkt. Netzwerk. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat, bevor wir angefangen, was hat er gesagt? Innama al-mu'minuna ikhwa. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt uns in einem Hadith, al-mu'minun kal-jasad al-wahid. Al-mu'minun sind wie ein Körper. Sagt uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa la talmizu anfusakum. Yani macht euch nicht über euch selbst lustig. Weil dein Bruder ist so, als ob du, das ist dein Bruder, ist so, als ob du dich über dich selbst lustig gemacht hast. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. So schlechte Namen oder Spitznamen zu geben. Ich kann mich noch erinnern, da zu meiner Jugendzeit, da war so ein Junge bei uns, der hat während Silvester hat dann Chinaböller D genommen und war sehr, sehr mutig und hat den in der Hand gehalten. Und dann sind zwei Finger weggeflogen. Und ab dem Zeitpunkt haben die den immer Drei-Finger-Joe genannt. Das ist, ich bring euch das nun nah. Damit ihr das versteht. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Das ist Tanabus bil-Alqab. Yani, mit einem Namen zu geben und eine Bezeichnung zu geben, wo die Leute sich drüber lachen. Jemand, der zum Beispiel nur mit einem Auge sieht, sagt Pirat. Das ist Haram. Weil das ist, wie ich schon gesagt habe, das sind alles Gründe, die die Liebe wegnehmen und statt der Liebe kommt was? Hass. Hekt. Hass. Und da ist keine Liebe mehr. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Und guckt mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unser Vorbild. Bi-Abi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam. Wie hat er seine Sahaba, was für Spitznamen hat er seine Sahaba gegeben? Nur gute. Guck mal, Abu Bakr, was ist sein Spitzname? Siddiq. Der Wahrhaftige. Abu Bakr, Siddiq, Umar, Al-Faruq, Khalid, Saifullah, Hamza, Asadullah, Hamza, der Löwe Allahs, Khalid, Schwert von Allah, Umar, Al-Faruq, die Trennung zwischen Wahrheit und Unwahrheit, Uthman, Dhun-Nurayn, das ist unser Vorbild, sallallahu alaihi wasallam. Nicht, weiß ich nicht, was, Allah, mir fallen jetzt keine weiteren Beispiele ein. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman. Yani wie schlecht oder wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube. Das muss man auch verstehen. Weil jemand, der diese Taten macht, sündigt. Und wenn man sündigt, ist man ein Freveler, ein Fasiq. Und wie schlimm ist diese Bezeichnung, statt dass man sagt, der ist gläubig, wird er als Fasiq bezeichnet. بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann kommt direkt wieder Hoffnung. Dann kommt wieder direkt der Rettungsring, wird dir zugeschmissen. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und wer nicht bereut, wenn nicht seine Taten bereut, der ist selber schuld. Der ist selber schuld. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und dann kommt die nächste Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, Ya ayyuha alladhina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhann, Inna ba'd al-dhann ithm, Wala tajassasu, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا إمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن Und subhanallah, wenn du siehst, wenn irgendjemand Probleme mit einem Bruder hat, der Grund für das Problem ist immer Dhann. Oder in den meisten Fällen Dhann. Was ist Dhann? Das schlechte Denken. Jemand kommt zu spät, oh, der ist bestimmt weiß ich nicht wo. Direkt schlecht. Oder ich gucke dich jetzt an, oh, der guckt mich bestimmt nur so an, weiß ich nicht, was er will von mir. Das ist das Schlechte, obwohl bei uns im Islam ist Al-Asl, man muss gut denken von einem Muslim. Immer. Der muss das Gegenteil beweisen. Du musst immer vom Guten ausgehen von deinem Bruder. Und nicht vom Schlechten. Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns hier, weg, uns fernzuhalten und wegzubleiben vom schlechten Denken. Kathiran min adh-dhann. Warum? Weil Dhann ist, wie ich schon sagte, ist der Grund für alle Probleme. Oder für die meisten Probleme und die meisten Streitigkeiten zwischen den Brüdern ist immer Dhann. Der hat mich nicht eingeladen, weil er bestimmt nicht will, dass ich dabei bin. Und so weiter und so fort. Der ist von mir weggelaufen, weil er bestimmt alleine Geld machen will. Und so weiter. Nur schlecht. Scheitan. Nur schlecht. Anstatt gut zu denken und Gründe und Ausreden für deinen Bruder zu finden und zu suchen. Nein, man geht nur vom Schlechten. Und wenn man nur vom Schlechten ausgeht, dann passieren nur diese Probleme. Und dann kommt es nur zu Streitigkeiten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird von Abu Huraira radiallahu anhu arda, Iyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt uns, Iyakum wa dhann, Vorsicht! Und haltet euch fern vor dhann, vor Schlechtdenken. Denn warum? فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ Denn Dhann ist das hundertprozentige Lügen oder die hundertprozentige Lüge. Oder das, was der Wahrheit nicht entspricht. Und dann sagt Imam al-Qurtubi radiallahu anhu wa rahimah, dass er Ijma', er hat die meisten Gelehrten sagen, dass Dhann und das Schlechtdenken mit guten Leuten und rechtschaffenen Leuten verboten ist. Man darf nicht schlecht denken über gute und rechtschaffene und praktizierende Leute. Und vor allem wir, die Muslime heutzutage, haben eine Krankheit und eine Sucht. Und das ist dieses Schlechtdenken, vor allem über die Gelehrten. Dann siehst du einen, der gestern noch, Allahu a'lam, auf welcher Party war, und gestern noch, was weiß ich, was getrunken hat und was genommen hat. Heute, mashallah, betet er zweimal oder dreimal, und direkt kommt er und redet über die großen Gelehrten der Ummah. Und sagt, diese Gelehrten sind nicht gut, und Allahu alam was Kuffar und Allahu alam dies und das und das. Das sehr muss man, vor allem bei solchen Menschen, vor allem bei diesen rechtschaffenen Menschen, Vor allem bei den Menschen, bei diesen Gelehrten, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man sagt. Weil die Gelehrten sind die Vertreter von Allah subhanahu wa ta'ala hier. Das sind diejenigen, die Allahs Wort verkünden und uns die Religion beibringen und nahebringen. Und dann kommt so ein Zwerg und sagt, Sheikh bin Baz dies, Sheikh al-Uthaymin das. Aber sehr, sehr vorsichtig sein, liebe Geschwister. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wala tajassasu. Wala tajassasu. Was ist Tajassus? Spionieren. Spionage. Das ist bei uns verboten in unserer Religion. Und Spionage oder Spionieren kommt direkt und ist der nächste Schritt nach Su'ad-Dhan. Wenn man über jemanden schlecht denkt, dann will man gucken, warum der so macht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala direkt, وَلَا تَجَسَّسُ. Du denkst von jemandem schlecht, dann gehst du dem nach und willst gucken, was der macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir und sagt, وَلَا تَجَسَّسُ. Denn dieser Muslim, dein Bruder, der hat Recht. Der hat ein Recht darauf, dass du ihn nicht nachspionierst. Der hat ein Recht auf seine Privatsphäre, wie man so heutzutage sagt. وَلَا تَجَسَّسُ. Warum, liebe Geschwister, لَا تَجَسَّسُ? Weil wir, unsere Aufgabe ist nicht, um zu wissen, was jemand versteckt macht oder wie diese Person wirklich ist, sondern uns, wir urteilen über das Äußerliche, über seine äußerlichen Taten, über sein äußerliches Auftreten. Ist er vom Äußerlichen her ein Muslim? Praktiziert er den Islam? Verhaltet er sich wie ein Muslim? Muslim. Nahsabuhu wallahu hasibu. Was in seinem Herzen ist, interessiert uns nicht. Ist zwischen ihm und Allah. Wir haben keinen Scanner. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das interessiert uns nicht. Das interessiert Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, in einem Hadith, der auch bei Bukhari Muslim überliefert wird von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu arda, kommt in diesem Hadith vor, dass Ali radiallahu anhu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Stück Gold geschickt hatte von Jemen. Und dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das auf vier Leuten verteilt oder geteilt. An vier Leuten geteilt. Und dann kommt einer und sagt, Ya Muhammad, ittaqillah. Sagt er, Ya Muhammad, ittaqillah, fürchte Allah. Warum? Er hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er nicht gerecht geteilt hat. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waihak, Wailak. Gibt es einen anderen oder einen, der nicht, yani der gottesfürchtiger ist als ich? Und dann kommt und guckt euch die Liebe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kommt Reaktion direkt von Khalid ibn Walid radiallahu anhu. Ja, Rasulallah, soll ich Game Over machen mit dem? Hä? Sagt Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, nein. Nein. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vielleicht betet er. La'allahu yusalli. Vielleicht betet er. Und dann sagt Khalid ibn Walid, und das ist das unser Beweis. Und dann sagt Khalid ibn Walid radiallahu anhu arda, Ya Rasulallah, wie viele Leute, die beten, reden Sachen, die nicht mit ihrem Herzen übereinstimmen. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, sagt er, Ja, Khalid, das ist nicht meine Aufgabe, nach den Herzen zu gucken. Oder die Brust aufzumachen, um zu sehen, was da drin ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Heuchler haben unter ihnen gelebt, mit ihnen gelebt. Er hat sie gelassen. Weil sie äußerlich mit Mund so getan haben, als ob sie Muslime sind. Obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%ig weiß, sie sind Munafiqin. Aber um uns zu zeigen, das ist nicht unsere Aufgabe, über ein Herz zu urteilen. Wir urteilen nach dem Äußeren. Ist jemand vom Äußerlichen her ein Muslim, praktiziert den Islam, ist Muslim. Was er dann versteckt macht, zwischen ihnen und Allah. Zwischen ihnen und Allah. Die eine andere Geschichte. Auch in einem Hadith, sahih, sagt uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und dieser Hadith ist wirklich ein Alarmsignal an uns, damit wir aufpassen und aufstehen und die Sache ernst nehmen, diese Verhaltensregeln, damit wir bi'idhnillah ta'ala eine reine Brüderschaft führen können zusammen bi'idhnillah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith: Ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al iman qalbihi. O diejenigen, die nur gläubig sind mit der Zunge und die Wahrheit noch nicht ihren Herz berührt hat. La taghtabu al muslimin, lästert nicht über die Gläubigen. Und wa la tattabi'u awratihim, und das ist das, dieser Abschnitt, den wir hier brauchen. Wa la tattabi'u awratihim, und spioniert ihnen nicht nach. Denn wenn jemand einen Muslim nachspioniert, Allah subhanahu wa ta'ala geht dem hinterher. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala hinterher geht, Allah subhanahu wa ta'ala wird den bloßstellen, auch in seinem eigenen Zuhause. Allah wird dich blamieren und bloßstellen. Deswegen gibt es viele Leute, die suchen nach, die sind ja nicht darauf spezialisiert, um nach einem Fehler zu suchen. Ah, der müssen wir jetzt gucken bei dem Abu Dujana. Der hat irgendwas zu verbergen. Jetzt suchen wir nach einem Fehler. Oder nach irgendjemand anderem. Krankheit. Und diese Leute, wallahi, die bewegen sich auf einer sehr, sehr gefährlichen Kante. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, es kommt ein Tag, wo dann dieser Sitar, dieser Schutzvorhang, den du getragen hast, diese Show, die du abgezogen hast vor den Leuten, und Allah subhanahu wa ta'ala entzieht sie und dann sieht man dein wahres Gesicht. Ich kenne so viele Menschen, subhanallah, und vor allem diese Kranken, die diese Krankheit haben, über Gelehrten schlecht zu reden. Über Gelehrten schlecht zu reden. Sehr viele von denen, wallahi, einige von denen, die hatten früher Bart, Masha'Allah und Islam, und das sind voll die, weiß ich nicht was, und dies und jenes. Heutzutage, du siehst den Bart weg und ein Gesicht, kannst du nicht mal reingucken, schwarz, dunkel, und dann siehst du, subhanallah, dann denkst du, subhanallah, ich denke zurück und denke, das ist das, was Allah versprochen hat. Das war die Warnung von Allah. Pack dir an die eigene Nase, wie man hier auf Deutsch sagt. Wenn wir, jeder von uns, mit seinen eigenen Fehlern sich beschäftigt, wallahi, der wird keine Zeit haben, auf andere zu gucken. Keiner. Keiner. Guck, was du hast, was du besser machen kannst. Wenn du versuch dein Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala zu verbessern. Und denke nicht an die Menschen. Wenn du jemandem helfen kannst, dann helfe. Aber jemanden schlecht zu machen und so weiter und so, was hast du davon? Er wird Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft gezogen und du auch. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und jetzt kommt die Krankheit, die vor die richtigen Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstreut ist. Die Krebskrankheit von Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die ist verbreitet wie ein Tumor in Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. الْغِيبَ. Lästereien. Und von dieser Krankheit ist keiner geschont. Nur wenige. Wallahi, nur wenige. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Und subhanallah, ich hatte einen Bruder, masha'Allah. Ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn jemand von uns, selbst von mir, eine Zunge ausrutscht, der war dann wie eine rote Ampel. Subhanallah, direkt ist er angesprungen. Und sagt, ey, mach kein Reba. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die man so unter Brüder vor allem machen sollte. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Reba, Lästereien. Ja, bei uns von morgens bis abends. Das ist bei uns wie Dessert beim Essen. Hast du gesehen, der Mohammed, der hat Nike-Schuhe an, der eine hat Mercedes, der weiß ich, wo er das herbekommen hat. Der macht bestimmt krumme Geschäfte und nur lässt er rein. Nur lässt er rein. Und was bringt uns das? Wallahi nichts. Das macht nur unsere Herzen kaputt und entfernt, macht die weit weg voneinander. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, wo Ma'iz radiallahu anhu arda, die Geschichte von Ma'iz radiallahu anhu arda, der Sahabi, der Zina gemacht hat und dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sagt: Ja, Rasulullah, tahirni. Mach Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala auf mich, damit ich meine Reue ablege und rein bin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schickt ihn zurück und die Geschichte ist lang, dreimal. Und dann beim dritten Mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat den Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala vollzogen. Steinigung bis zum Tod. Und dann sagt ein Sahabi, sagt zu dem anderen: Hast du gesehen, derjenige, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gedeckt, aber er wollte unbedingt, dass er sich blamiert, und so wurde er gesteinigt wie ein Hund. Sahaba machen so einen Fehler, aus dem wir aber lernen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das mitbekommen. Und dann geht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und dann sieht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine Leiche von einem Esel, einem toten Esel. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Holt mir mal die beiden. Und dann kommen die beiden, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Isst von diesem Esel, von diesem toten Esel. Sagen die: Ja, Rasulullah, was sagst du da? Yarhamukallah, was ist los? Ja, Rasulullah, wie ich soll von einem toten Esel essen? Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Davon zu essen ist bei Allah subhanahu wa ta'ala einfacher als das, was ihr gemacht habt. Vom Fleisch von eurem Bruder gegessen zu haben. Denken wir dran, wenn wir lästern? Und Al-Riba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte seine Gefährten: Was ist Al-Riba? Dann sagten sie: Allah wa Rasuluhu alam. Allah und sein Gesandter wissen. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-Ghibatu dhikruka akhaka bima yakrah. Al-Ghiba ist, über deinen Bruder zu sprechen mit etwas, das er nicht mag. Dann sagen die: Ja, Rasulullah, was ist, wenn das, was wir sagen über ihn, stimmt? Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wenn das stimmt, dann ist das Al-Ghiba. Und wenn das nicht stimmt, dann ist das Buhtan. Dann ist das eine Lüge, eine erfundene Sache, die du, noch schlimmer. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir aufpassen vor dieser Krankheit, die wirklich sehr, sehr weit und sehr, sehr viel verbreitet ist in Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jeder von uns muss seinen Bruder ermahnen und damit erinnern, dass er aufhören soll, über Leute schlecht zu sprechen und über Leute zu lästern. Ein Hadith, der bei Imam Abu Dawud und Imam Ahmed überliefert wird, und der ist auch sahih, inshallah, von Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha, eines Tages sagte sie zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Hasbuka min safiyata kada wa kada. Er hat über Safiya gelästert. Wie hat sie gelästert? Nicht bei uns. Allah al-Musta'an. Die hat nur gesagt: Ja, Rasulullah, bei Safiya, die ist ein bisschen kurz, die ist klein, kleinwüchsig. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist wütend geworden und sagte: Ja, Aisha, laqad qulti kalimatan law muzijat bil bahri lama zajat. Du hast eine Aussage gesagt, wenn sie, diese zwei Wörter, wenn sie im Meer vermischt werden, wenn sie mit Meereswasser vermischt werden, würden sie das, ihn mischen. Yani, die Farbe ändern, den Geruch ändern, den Geschmack ändern. Subhanallah. Ein Wort, sie ist kurz. Was sollen wir sagen? Bei uns Sie würden die ganze Welt verändern mit unseren Aussagen, die wir sagen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Imam Ahmad und Imam Tirmidhi überliefert wird, und der ist auch sahih, von Abu Huraira radiallahu anhu arda, dass er während er Isra und Mi'raj hatte, er ist vorbeigegangen an Menschen, die hatten Fingernägel aus Nuhas. Was ist Nuhas? Kupfer oder Draht? Kupfer. Kupfer. Aus Kupfer. Fingernägel aus Kupfer. Was machen die? Sie kratzen sich damit ins Gesicht und an ihrer Brust. Dann wurde, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefragt, Jibril, was ist mit diesen Leuten? Sagt er, das sind diejenigen, die Al-Ghiba gemacht haben. Die gelästert haben. Das ist die Strafe für diejenigen, die gelästert haben. Fingernägel aus Kupfer, damit kratzen sie in ihr Gesicht und an ihrer Brust. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir auf unsere Zunge achten und aufpassen. Weil diese Zunge ist diejenige, wallahi, die dich kaputt macht. Die dich wirklich ins Verderben bringt. Und die Sahaba haben das verstanden. Deswegen Leute wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ardah, eines Tages Faruq Umar al-Khattab radiallahu anhu kommt rein und er findet Abu Bakr seine Zunge am Festhalten. So. Halt er seine Zunge fest. Sagt er, Umar, was machst du? Sagt er, diese Zunge hier, die wird mich noch ins Verderben bringen. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt zu seiner Zunge selbst, sagt, Iskut Tagnam. Wenn du ruhig bist, dann gewinnst du. Und wenn du was sagst, musst du dir sicher sein, dass es dir später leid tun wird. Und Ibn Umar radiallahu anhu ardah sagte, es gibt nichts, was normalerweise festgehalten werden muss, wie die Zunge. Ibn Umar radiallahu anhu ardah. Und deswegen, in dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu ardah, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt er, wenn du deine Zunge im Griff hast, dann sinngemäß, wenn du deine Zunge im Griff hast, dann hast du den Islam in der Hand. Dann hast du alles fest. Und dann sagt Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu ardah, ja Rasulallah, werden wir dafür zur Rechenschaft gezogen, was wir sagen? Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Mu'adh, fakilatka ummuk. Weißt du nicht, wer die Leute in den Höllenfeuer auf ihren Gesichtern wirft? Nur ihre Zunge. Und deswegen auch in einem Hadith akhar, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yulqi al-kalima min ridwanillah la yulqi laha balan. Ein Mensch sagt ein Wort, was Allah subhanahu zufrieden stellt, sie bringt ihm höhere Stufen im Paradies. Und genau das Gegenteil. Jemand sagt ein Wort, das nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit zufrieden ist, sie wirft den Etagen oder Stufen runter in die Hölle. Deswegen, liebe Geschwister, jedes Wort, du musst wissen und du musst sicher sein, dass jedes Wort, Yawm al-Qiyamah, es wird gezählt. Du wirst gefragt, was hast du gesagt? Was hast du über den gesagt? Was hast du gesagt? Und so weiter. Jeder von uns muss das wissen. Und inshallah ta'ala, jetzt am Ende gibt es ein paar Ausnahmen, wo man Riba machen kann. Wo man hinter einem Rücken sprechen kann. Ein paar Ausnahmen, die Gelehrten aufgezählt haben. Wie Imam al-Nawawi, rahimahullah. Erste Sache ist Tadallum. Dass wenn du zum Beispiel Herrscher der Muslime oder Richter der Muslime, du gehst zu dem hin und du sagst ihm, ja, Mohammed hat mich geschlagen oder hat mich beklaut oder wie auch immer. Das darf man. Zweite Sache, für Tarier al-Munkar. Wenn du zum Beispiel weißt, dass jemand einen Munkar wegmachen kann. Oder zum Beispiel, wenn islamische Gesetze laufen würden, ein Polizist, ein islamischer Polizist oder ein Herrscher der Muslime, du gehst zu ihm hin und sagst, ja, hör mal zu, da trinkt jemand Alkohol. So, dass er diesen Munkar wegmachen kann. Dritte Sache, Istifta, beim Fragen. Wenn du zu einem Gelehrten gehst und fragst, nach einer Fatwa fragst. Die andere Sache ist auch bei den Gelehrten, wenn sie zum Beispiel Jarh wa Ta'dil, wenn sie über in der Überlieferungskette über jemanden sagen, und das ist das, was uns unsere Religion aufgehalten hat, wenn sie bei jemanden sagen, diese Person war ein Lügner, so dass man weiß, von dem darf man nichts nehmen. Ja, oder ein Fasiq, oder wie auch immer. Oder dass man die Muslimen warnt vor jemandem, der was Schlechtes macht. Zum Beispiel jemand, der beklaut die Muslime, der geht und leiht sich von dir Geld aus und gibt nicht zurück. Geht zum anderen und leiht von dem her. Darf man bei denen keinen Riba machen? Nein, du musst das machen. Du musst die Leute vor dem warnen. Und die andere Sache ist auch Riba fil Fasiq. Jemand, der Sünden offenkundig macht. Der offenkundig und frei vor den Menschen sündigt. Über dem darf man auch dann sagen, diese Person macht das und das oder so. Aber jemand, der das versteckt macht, darfst du nicht. Das waren bei Allah Ta'ala ein paar Punkte und ein paar Verhaltensregeln, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier aufgeklärt hat und aufgezählt hat in unserem Koran, in Surat al-Hujurat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann hier auch am Ende: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala macht dann hier nochmal was fest. Ja, Johannes, oh ihr Menschen, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wir haben uns erschaffen, wir haben euch erschaffen aus männlichen und weiblichen. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Und wir haben euch als Nationen und Stämme gemacht, damit ihr euch untereinander kennenlernt. Und dann kommt Gesetz von Allah. Und dann kommt Maßstab von Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste von euch ist bei Allah, nicht der Araber, nicht der Deutsche, nicht der Weiße, nicht der Schwarze, sondern der am gottesfürchtigsten ist. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.